But to her, sheesh. Ruhiger, wenn ich wieder Gucci shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Fendi shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Louis shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Prada shoppen bin, kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit. Ich trag ein Shorty, das mehr wert ist als sein Leben. Alle Bitches, die du liebst, sind an mich vergeben. Das ist kein Regen, Homeboy, das ist Gunfire. Wenn ich mit der Gun feier, weil ich meine Gun feier. Dreier mit der Bitch, Ruhiger, das ist ganz normal, Mann. Du bist mein Bitch, Ruhiger, get es ist oral dann. Weil du geil bist, ähnlich so wie Homosexuelle. Ich mach Promo auf die Schnelle, bin am Ballen so wie Bälle. Ruhiger, wenn ich wieder Gucci shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Fendi shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Louis shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Prada shoppen bin, kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit. Eine Schelle oder zwei, trägst du keinen Luxusbelt. Der Boy, der viel von Luxus hält, in seinen Händen Luxus hält. Und ich schmuggel Crack drin in einem Kinderwagen. Auch als wir noch Kinder waren, war ich sick wie Rinderwahnsinn. Und ich ficke eine Bitch, denn ich bin schon wieder rich. Keine Geo-Chips, doch ich mache hier so Chips. Du bist lächerlich, denn du bist schon wieder broke again. Ich mach Terror wie ein Hooligan, denn ich bin ein cooler Man. Cooler als ein cooler Slime und ich krieg das Mula rein. Du willst so ein Ruler sein, doch kaufst nicht beim Jeweler ein. Ich hingegen habe Bling, mein Swagger ist retarded. Und weil dir meine Kugel schadet, bist du dabei, der in Kugeln badet. Ruhiger, wenn ich wieder Gucci shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Fendi shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Louis shoppen bin, kein Limit. Ruhiger, wenn ich wieder Prada shoppen bin, kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit. Ruhiger, es gibt kein Limit, kein Limit, kein Limit.